Seit einem Monat ist die deutsche Ausgabe der Huffington Post online. Wie ihre amerikanische Schwester tritt die Online-Zeitung mit dem Anspruch an, eine neue Form von Journalismus zu bieten. Eine Mischung aus eigenen Beiträgen und zahlreiche Verweise auf die Positionen anderer Medien. Die Huffington Post zahlt keine Honorare. Stattdessen können die Autoren die Reichweite der Plattform nutzen, um dann eben auf sich aufmerksam zu machen. Wie ist dieses Modell nun in Deutschland angelaufen? Darum dreht sich die heutige Webshow. Martina Schulte ist im Studio. Martina, welche Bilanz zieht die Huffington Post Deutschland selbst nach ihrem ersten Monat? Also wenn man dem Huffington Post Vermarkter Tomorrow Focus Media glauben darf, läuft eigentlich alles ziemlich super. Man hat nämlich schon in der ersten Woche stolz verkündet, die deutsche HuffPo zähle inzwischen konstant 200.000 Visits sowie 500.000 Page Impressions. Das ist in der Tat für den Anfang nicht schlecht. Und die Tomorrow Focus Media AG hat weiter verkündigt, man hätte in der ersten Woche auch bereits 2/3 des geplanten Anzeigenvolumens im Sack, also quasi alles, was man so geplant hatte für das Jahr. Und das Ganze berichtet uns das Branchenblog Media. Das sind jetzt Angaben des Machers. Gibt es unabhängige Daten, die das auch unterfüttern? Also die offiziellen Daten, die gibt es ja immer von der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern, kurz IVW. Und die sind noch nicht da, beziehungsweise da ist die HuffPo im Oktober nicht dabei. Aber was es gibt, ist eine Analyse des Blogs Judas. Die haben eine Analyse gemacht mithilfe eines Webtools, und zwar des Webtools SimilarWeb. Und in welche Richtung geht das? Also zunächst muss ich vielleicht mal kurz noch was vorwegschicken über dieses Webtool. Dieses Webtool SimilarWeb, das ist mit einer kleinen Vorsicht zu genießen, denn die Seite von HuffPo ist noch nicht so lange online, also es gibt noch nicht so wahnsinnig viele Daten. Und zum anderen ist es halt so, dass dieses Tool eben selber seine Daten erhebt mit Hilfe von Nutzern, die mit einem speziellen Plugin durchs Netz surfen. Und dann wird halt gezählt und geguckt, wo surfen die halt so rum. Ne? Das heißt, es ist quasi eine Hochrechnung. Man weiß aber jetzt nicht, wie viele Leute tatsächlich dieses Plugin nutzen. Das heißt, alles, was ich jetzt gleich erzählen werde, ist mit so ein bisschen Unter Vorbehalt, okay. Genau. Jetzt und rechnen wir die ein. Was sind die Ergebnisse? Also das Ergebnis, also wenn die Daten stimmen, dann ist die HuffPo bisher nicht gerade der große deutsche Online-Knaller. Sie liegt auf Rang 532 der Webseiten in Deutschland und ist dann damit vom angestrebten 5. Platz noch 527 Plätze entfernt. Sie liegt aber zum Vergleich, ich habe nochmal geguckt, zum Beispiel die Taz kommt eigentlich auch auf einen ähnlichen Rang. Also so weit ist sie dann immerhin doch schon gekommen. Mhm. Aber nur 15% der Leser surfen die Huffington Post direkt an. Das heißt, so analysiert es das Blog Judas, alles spricht dafür, dass die HuffPo sich bisher nicht als starke Marke positionieren konnte. Und auch über die sozialen Medien kommt jetzt nicht so wahnsinnig viel Verkehr auf die Seite. Wie liegt sie da so bei den sozialen Medien? Also auch über Facebook und Twitter kommen gerade mal 6,1% der Leser auf die Seite von huffingtonpost.de. Und auch die Zahl der Fan- und Followerzahlen ist noch recht überschaubar. Bei Facebook sind es knapp 10.000 Fans, knapp 7.000 Follower bei Twitter. Selbst so normale Branchendienste wie zum Beispiel Kress oder auch Media, die haben mehr als das Fünffache. Das schreibt zumindest Jens Schröder bei Media. Und das Blog Judas, was eben diese ganze Analyse hier vorgenommen hat, die fragen hier, wollte die Huffington Post nicht gerade auf soziale Medien und modernen Online-Journalismus setzen? Gemessen daran ist der Wert eher mau. Okay, also nicht so wahnsinnig viele Leute surfen da direkt hin, nicht so wahnsinnig viele Leute kommen über Facebook und Twitter dahin. Woher kommen dann die 200.000 Visits? Also 65,4%, also 2/3 des deutschen Huffington Post Traffics kommen laut SimilarWeb über Links von anderen Seiten. Das deutet aber jetzt nicht darauf hin, dass Huffington Post im Netz wie wild verlinkt wird, weil sie so wahnsinnig viele tolle Artikel hat, sondern es sind im Wesentlichen eigentlich zwei Seiten, die den ganzen Traffic dahin schicken und das sind die Seiten AOL.de und Focus.de. Sprich die Eigentümer der HuffPo, ne? Genau, also AOL hatte ja die Huffington Post gekauft von Arianna Huffington und Focus ist ja der deutsche Partner, ne, der das Modell jetzt hier in Deutschland versucht an den Start zu bringen. Und die versuchen jetzt gerade beide, also diese beiden Seiten anscheinend über auf Teufel komm raus, eben auf die Huffington Post zu verlinken, um dort Traffic zu generieren. Das Blog Judas schreibt dazu, dass anteilig die meisten User von AOL.de kommen, ist kein gutes Zeichen. Kurzzeitig kann es helfen, das eigene Portal bekannter zu machen. Auf Dauer sollte die Huffington Post sich jedoch nicht darauf reduzieren lassen, Dienstleister für die Laufkundschaft eines sich automatisch aggregierenden Portals zu sein. Und die schreiben hier abschließend, es wäre absolut verfrüht, von einem Fehlstart oder gar Scheitern zu reden. Klar sei aber auch, gemessen an den eigenen Ansprüchen, ist für die Huffington Post noch viel zu tun. Und das Fachblog T3N, die schreiben das hier noch ein bisschen deutlicher auf. Die schreiben hier, immerhin geben die Zahlen dem Tomorrow Focus CEO Tone Booten recht, der vor dem Start der Huffington Post in Deutschland sagte, am 10. Oktober werden sie alle auf die Huffington Post gucken. Nur scheinen viele schon in den folgenden Tagen wieder woanders hin geschaut zu haben. Dumm gelaufen. Aber gibt es Erklärungen, sofern das jetzt nicht schon vielleicht ein bisschen zu früh ist, aber was sind vielleicht die Gründe dafür, dass die Seite nicht so angesteuert wird, wie die Macher es gerne hätten? Also ich würde ja mal, es liegt an den Inhalten oder sagen wir mal vielleicht an den nicht vorhandenen Inhalten. Mhm. Die sind nämlich manchmal wirklich sehr, sehr krude. Guck mal, ich habe dir mal hier einen mitgebracht. Das ist einer meiner Lieblingsaufmacher hier. Sprechdialekt steht da. Genau, Dauerbrenner, Aufreger, Thema NSA. Und die HuffPost-Schlagzeile Sprechdialekt und die NSA versteht nur Bahnhof. Und darunter ist zu lesen hier, Schweizer Sicherheitsexperte, rät uns Deutschen, sprecht am Telefon Dialekt, dann können uns die NSA-Mitarbeiter nicht verstehen. Im Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner in der Spionageabwehr eine ähnliche Methode benutzt und ist zwar irgendwie Dada und ganz lustig, aber vom erfolgreichen Bild-Zeitungs-Dada, glaube ich, dann doch noch meilenweit entfernt. Bei Basic Thinking schreibt jedenfalls Tobias Gillen hier, Zitat, wirklich ansprechend ist das nicht, hin und wieder sei in der HuffPost mal was dabei, was spannend klingt, etwa Fukushima und die Folgen vom ehemaligen Premierminister Japans, Naoto Kan, doch dann sei das wieder nur eine Übersetzung aus der US-Ausgabe. Der Autor schreibt, er könne sich an keine Story erinnern, die mal für wirklich Aufsehen gesorgt hätte, stattdessen verlaufe die deutsche HuffPost im ewigen Sand des Netzes und könne nicht ansatzweise mit irgendeinem anderen Medium Schritt halten. Zitat, stattdessen drängen sich Unternehmenssprecher, Konzernchefs und andere PR-fixierte Angestellte in den Blogbereich, hauen ihre Meinungen raus, inklusive Links, die am Ende sowieso keiner anklickt. Also, soweit eine kleine Bilanz zu dem, was die Huffington Post Deutschland, die deutsche Ausgabe der Online-Zeitung, jetzt seit einem Monat so an den Start bringt. Wir haben euch ja bei Google Plus auch gefragt, wie das bei euch ist. Nutzt ihr die deutsche Huffington Post in irgendeiner Weise? Und ich gucke hier mal drüber. Was haben wir hier? Nein, kullert ab und zu mal rein. Haben wir hier? Nein, nein, nein, nein, nope. Also, die meisten gucken nicht so wahnsinnig häufig rein. Wie ist das denn bei euch? Wenn ja, schreibt uns doch, was ihr daran spannend findet und warum ihr da ab und zu mal draufkickt und euch das anguckt. Bei Google Plus, bei uns könnt ihr uns das sagen. Und alle Links rund um die heutige Webschau findet ihr natürlich auf unserer Seite, die radiowissen.de. Danke, Martina.